Tanz auf dem Vulkan, auf einem, der seine radioaktiven Teilchen aber schon ins Land ausstößt. Samstag, als in Tschernobyl der größte anzunehmende Unfall geschah. Die gesamte Umgebung ist komplett verstrahlt. Das ist eine tödliche Dosis und wir tun nichts. Was wir jetzt am wenigsten gebrauchen können, ist Panik. Die Funktionäre empören sich, wie kann die faktische Realität sich nur gegen die kommunistische Partei auflehnen. Der Vorfall bleibt unter uns, verstanden? Kein Wort nach draußen. Zu niemandem. Alexander Mindazes Film An einem Samstag erzählt vom vergeblichen Versuch eines jungen Parteifunktionärs zu fliehen. Hektisch läuft Anton durch die Stadt, will weg. Doch immer wieder kommt etwas dazwischen, das Hochzeitsfest seines Freundes beispielsweise, wo auch noch seine alte Band Musik macht und Anton sich wieder, wie früher, hinter das Schlagzeug setzt. Dann, in einer Pause, läuft er wieder zum Bahnhof, doch gerade ist der Zug weg. Anton säuft weiter mit seinen Kumpels und der zerstörte Reaktor strahlt. Ich habe von oben in den Reaktor gesehen. Mitten in seinen zerfetzten Rachen. Der Reaktor ist völlig hinüber. Alexander Mindaze will ganz offensichtlich von der Eigenschaft der Menschen erzählen, auch angesichts der Katastrophe wie ein Hamster im Rad weiterzulaufen. Das haben wir nach einer halben Stunde des Films begriffen. Von da ab aber tritt An einem Samstag inhaltlich wie dramaturgisch auf der Stelle, wird selber zum Hamsterrad und die wackelige Handkamera nervt und hält uns die Figuren vom Leib. Alexander Mindazes Film wird 25 Jahre nach Tschernobyl und angesichts der Ereignisse in Fukushima viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber so, wie dieser Film seine Geschichte erzählt, mag man dem nicht zuschauen. An einem Samstag von Alexander Mindaze. Ärgerlich. Du bist Nami, nicht wahr? Ich bin das neue Hausmädchen. Eine junge Frau kommt zur Anstellung in ein begütertes Haus. Es gelten Stil und Anstand. Naja, was man da so nennt. Bestimmt wissen Sie schon alles. Ich will Ihnen darum nur sagen, Sie werden jetzt und in Zukunft meine Kinder aufziehen und das Essen machen, das ich zu mir nehme. Also sind Sie eine wichtige Person. Und ich werde ein Auge auf Sie haben. Auf ganz besondere Weise. Der kultivierte Hausherr nämlich... Schicken Sie mir eine Karaffe Rotwein nach oben. ...fängt mit dem Hausmädchen Eun-Yi eine Affäre an. Sie wird schwanger. Doch die Ehefrau des Mannes und ihre Mutter tun alles, um den unbotmäßigen Standesmix zu verhindern. Der südkoreanische Regisseur Im Sang-soo macht seinen Film Das Hausmädchen zum streng komponierten Kammerspiel, in dem die Räume der hochherrschaftlichen Villa in eine unheimliche Atmosphäre getaucht scheinen. Das Hausmädchen wird zu einer Art Horrorfilm, als die Frauen des Hauses... Es dauert immer eine Weile, bis sie was begreift. ...die junge Frau zur Abtreibung zwingen wollen, die aber, so viel Macht will sie nicht aus der Hand geben, oder ist es die Liebe zum Ungeborenen? Eun-Yi wehrt sich. Allerdings, Ungehorsam dieser Art... Es war einfach ein tragischer Unfall. ...ist gesellschaftlich in diesen Kreisen nicht kommod. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Mann nicht der Vater des Kindes ist, liegt bei null. Das Hausmädchen verdichtet sich zu einer Parabel über Ausbeutung und Klassengesellschaft. Im letzten Bild sehen wir die Familie gruppiert in einem Garten, der Hausherr mit dem geliebten Glas Rotwein in der Hand. Leere, kein Leben, Starre. Eun-Yi ist lange vergessen. Das Hausmädchen von Im Sang-soo, herausragend. Graham Greenes Roman Brighton Rock wurde 1947 in der Hauptrolle mit dem jungen Richard Attenborough verfilmt. Jetzt hat der Brite Rowan Joffe mit dem Remake von Brighton Rock sein Regiedebüt vorgelegt, mit einer großartigen Besetzung. Sam Riley, Helen Mirren, John Hurt, Andy Serkis und Andrea Riseborough spielen wunderbar in diesem schmutzigen Film. Sam Riley ist Pinky, ein kleiner Gangster, der zu Beginn der 1960er Jahre für seine Bande einen Rachemord begeht. Heilige Scheiße, dafür könnten sie uns hängen. Vor allem aber an die Spitze seiner Gang aufsteigen möchte und es auch wird, zumindest für kurze Zeit. Wer hat dich geschickt? Na, Sie. Ich meine, wer führt euren Haufen an, jetzt wo Kai tot ist? Ich. Pinky ist gnaden- und skrupellos und machtbesessen. Doch dem Strudel von Schuld und Sühne, dem wird sich dieser düstere Charakter des britischen Gangsterkinos nicht entziehen können. Rowan Joffe erzählt seine Geschichte in einem wunderbar nervösen Rhythmus, der die Bedrohlichkeit der Atmosphäre und die düsteren Bilder umso eindringlicher erscheinen lässt. Und auch wenn Brighton Rock im Gegensatz zur Erstverfilmung von 1947 nicht in Schwarz-Weiß, sondern in Farbe ist, hat Rowan Joffe einen zutiefst schwarzen Film gedreht. Brighton Rock von Rowan Joffe empfehlenswert.